Zur Gratulation zur Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DIVJK gab es in den Bezirken Nordfranghe, Nordhamgyong und Triangang, der Stadt Nampo und anderen Städten und Kreisen die Festkundgebungen von Armee und Volk. Daran nahmen Teil Funktionäre der regionalen Partei- und Marktorgane, Massenorganisationen, Betriebe, Werke, genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, Universitäten und Hochschulen, Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Inneren, Werktätige verschiedener Kreise und Schichten, Jugendliche und Studenten. Die Referenten und Redner betonten, durch absolute Unterstützung und Vertrauen der ganzen Armee und Bevölkerung sei Genosse Kim Jong-un ins höchste Amt der Republik gewählt worden. Es sei ein großes revolutionäres Ereignis von historischer Bedeutung dafür, die im Gebirgepektu begonnene koreanische Revolution bis zuletzt zu vollenden. Mit dem großen Nationalstolz darauf, den hervorragenden Mann Kim Jong-un im höchsten Amt der DIVJK zu haben, sollen alle für den Aufbau der sozialistischen Macht kraftvoll voranschreiten und dabei die Würde und das Ansehen des starken Landes von Baekdusan demonstrieren.